Größe OEG vermerkt ist. Ich frage mich permanent, wo sind alle? Was machen alle? Ich habe so den Durchblick verloren. So, OP ist? Nein, tut mir leid. Nicht schlimm. Ups. Tut mir leid. Trotz der Tatsache, dass ich einen größeren Teil der Klassenfahrt noch vor mir habe, spüre ich jetzt schon die sehr schnelle Vergänglichkeit dieser Fahrt. Fabian! Hey, wo ist Fabian? Armin, was hast du Fabian nicht gefunden? Wieso? Hey, wo ist Fabian? Der ist hier. Hast du Pili gesehen? Hallo. Hey, wo sind die alle? Die sind nicht unten. Du warst du mal? Ich hab mein Abendessen besorgt. Ja, aber ich war beim Automaten, du warst da nicht. Ja, ich mach grad dich verkacken. Alter, du kleiner Wichser, Besuch. Du bist mein Freund und du bist weg und ich finde Pille Malu nicht. Weil Malu hat echt viel Kleingeld und ich brauch das für mein Scheiß. Wo sind die überhaupt? Ich weiß es nicht, ich ruf die an, die gehen nicht ran. Nicht erreichbar oder so, Alter. Ich hab den abgezogen. Ich mach das nicht. Oh, ich mach mein Gas, mein Feuer, ich zieh mein Schorn, ich zieh ab. Ich auch. Alles. Ich bin irgendwie mit den Dingern. Ein Krause verschossen, gut. Ey, Fabian? Wo kann ich schon mal was aufhören? Keine Ahnung. Ich hab meinen Mittag, mein Abendessen besorgt. Ich bin voll konzentriert mit dir. Wo ist dein Abend unten? Wo mach ich aufgezogen? Peeling, ne? Ich check's aus, ich bin mal vorsitzen. Aber weiß nicht, solange ich werde immer lustig sagen, wenn ich komme, dann soll ich lustig sein. Was machen? Junge, du wirst mich ficken, weil du weiter. Was? Du wirst mich ficken, weil du weiter. Ich werde ficken. Das klingt nochmal du. Alles fresh? Ja, klar. Was machst du eigentlich? Willst du nicht rausgehen, ein bisschen was machen oder so? Was machen denn alle? Hi! Malu! Wo seid ihr? Wo unten? Ihr seid nicht im Burg. Wir gucken aus dem Fenster, ihr seid hier nicht. Ja, wir sind da, wo uns das Mal kann. Was machen wir? Seid ihr rausgegangen aus diesem Tor? Wer ist da alles? Perfekt, wir kommen. Sind da Lehrer oder irgendwelche Menschen? Perfekt, wir. Wo? Hallo? Ah, wo genau, Malu? Wo ist das? Wo müssen wir hin? Warte kurz. Wo? Wohin geht's? Sind da auch andere Menschen? Das hier ist mein ganzes Happengut, das ist mein Abendessen. Okay. Ich passe drauf auf. Ey, wo geht's hin? Ach so, ich weiß. Na, bei den schreienden Kindern seid ihr. Wo geht's hin? Wo geht's hin? Hey, wir kommen jetzt runter. Viel Spaß. We smoke the weed. Wie soll mein Strom sagt man was mit der Hose? Können wir da Weed smoken? Martin, können wir da Weed smoken? Wo sind meine Schuhe, Mann? Hey, Vorsicht! Ne, willst du Apple Virgin Mimit? Ich kann Wookie Wilk und Wookie Wilk. Willst du mal was hin oder Mobi? Ich verwirr's nicht. Mobi und Habib und die. Welche Sprache redet gerade? Perversisch. Bruder. Soll ich mal weg? Guck mal, die Krabüppel von Kellerman und so, die Babin bei Rebive, haben ein Bild gekauft, die haben mich auch was gebracht. Warte, ist das ein Rebive? Nein, das war ein Koblenz, wir werden nicht nach Koblenz fahren, aber wir kriegen hier locker bei einem Schimmel den Kibi oder so. Und wenn nicht, wir gammeln bei Lobby, nicht Frau Bibi, Kibi nicht. Warte mal. Ich habe übrigens den Film Captain Dornbusch. Wow, Armin, das sind alle interessant. Danke. Interessiert. Ist das deine Gabel? Ja. Bring ich zurück, ja? Danke. Ja? Muss ich zurückbringen? Hä, ist das deine Karte? Nein, du kannst ja auch. Nein, ja, okay. alles laut. Alles gut? Perfekt. Ja. Schön. Deshalb hatten wir auch Hüllen und keine iPhones. Ne? iPhone rettet. Including British soldier Nigel Baldwin, returning to duty in Northern Ireland. I was excited, you know, just had an exciting weekend making the final arrangements for our wedding. I just said that was like... Then you kept... yeah. Wenn ihr den Film Captain Dorn beschlucken wollt, dann könnt ihr ihn jederzeit gucken. Jim. Zeig mal. Okay. Mal an. Captain Dornbusch, das ist Captain Dornbusch. Das ist Herr Beiner. Das ist eine Reportage über diesen Typen, der das auf dem Fluss landet hat, ne? Nein, das ist was anderes. So, wo ist denn noch die Not? Das ist Captain Dornbusch. Das bin ich. Da steht sogar in den Credits, dass es Captain Dornbusch ist. Moment. Hier Captain Luther, Captain Dornbusch. The Big Hero File. Scheiße. There were people screaming, there were people crying. You know, having fear for their lives. Frag mich, wo alle hin sind und was alle machen. Ah, sind die draußen? Kohlflaschen, Gefängnislichter, Rauchmelder. Das hier ist eine sehr bequeme Ecke. Hier könnte man nicht mehr fliegen. Aber hier ist keine Steckdose. Wie sieht die Fenster runter aus? Ich habe oben sieben Platz, weil ich in der Schule bin. An der Tür. Rechte Seite, Türseite und linke Seite. Mikrofontest. vielen Dank, dass ihr da seid. Ich wollte sagen, dass... Hallo, Ali. Ich wollte sagen, dass... Ich habe den Durchblick ein bisschen verloren. Das bedeutet, jeder ist an einem anderen Ort und... ich habe überhaupt keine Ahnung... Ich weiß nicht, wer wo sein soll. Außerdem habe ich sonst auch... den Durchblick verloren. Das Zimmer ist etwas unordentlich. Ich habe einen etwas ungünstigen Platz an der Tür kommen und einige Sachen von mir liegen am Boden und ich habe auch sonst ein bisschen den. Nicht nur das, sondern anscheinend einige USB-Sticker sind scheinbar zu Hause geblieben. Die anderen, die kann ich alle finden, aber ich glaube, zwei oder drei USBs sind zu Hause geblieben. Einige, ich glaube, da liegen da keine USB-Sticker auf Papas Tisch? Ich bin in meinem Zimmer. In dem Jugendzimmer bin ich. Nee, ich bin allein, ich weiß nicht, wo alle sind. Nein. Hallo, das ist, die Verbindung ist auch weggegangen. Das geht noch nicht, außerdem habe ich sehr viel zu tun, also ich kann mich zurzeit nicht um WhatsApp kümmern, tut mir leid. Ja, ich guck gleich nach. Ich werde gleich nachgucken. Ich werde gleich. Gleich werde ich schon nachgucken. Tschüss. Scheiße! Foto aus der Klasse aufnehmen. Ja, ich habe gerade hier die SD-Karte gewechselt. Da habe ich endlich mehr Speicherplatz. Scheiße, wie das was. Mach ich ein hier. Gut aus. Noch mal eine Sinken. Scheiße! Was machen eigentlich alle? Ich muss kurz hoch, ja. Ich muss jetzt lernen, so da hoch zu jumpen. Wo? Da bin ich viel schneller oben, als wenn ich außenrum elendig lange da Du Kraxle. Und dieser Leiter ist auch ziemlich scheiße. Ja. Die Leiter ist nicht nur ziemlich, ist ja extrem scheiße. Die Leiter ist gebaut für dumme Menschen, so wie mich. Genau. Genau? Willst du sagen, ich bin dumm? Nein, ich meine für dumme Spaß. Menschen, aber nicht so wie du. Alles gut, Armin. Ich weiß, du bist immer sozial. Arschloch! Bastard! Was passiert? Huren! Der Arsch! Ja. Boah, wie in der Bastard! Was passiert? Hat er mein Wasser benutzt? Lappen! Was trinkt der mein Wasser, Digga? Als ob er aus deiner Flasche trinkt. Ja, ohne zu fragen, der Wasser. Ja, du kannst ja auch aus der Küche ein 2%iges, also 98%iges Wasser, 98%iges Wasserkonzentrat holen. Also nein, dir ist okay, abgekommen. Aber der Wasser trinkt Wasser. Hab's in meine SD-Karte gewechselt und ich mach mir echt Sorgen um meine PIN. Und um den fehlenden USB-Stick. Und um Sachen, die ich suchen muss, aber nicht finden kann. Ähnlichen Sachen. Zeigt euch mal echt. Zeigt euch mal echt. Nichts. Jetzt eh keine Ausnahme. Ei, was machst du da? Nichts. Übrigens, ich habe auch einen Film, nämlich Captain Dornbusch. Könnt ihr Captain Dornbusch gucken, wenn ihr wollt. Wollen wir es wirklich rausgehen? Ja. Da steht irgendwas von. Wir sagen dann Krause oder so. Wir fragen nochmal, ob wir wirklich rausgehen dürfen. Wohin denn? Hängt wer noch! Wer seid ihr? Hä? Wer seid ihr? Hä? Welcher Schlüssel? Ja, unserer. Aber wir haben noch nicht mehr rein. Wieso, wir können abschließen, wie ich hin will. Ja, wo ist denn das Portemonnaie, Digga? So, als ob du jetzt ein Portemonnaie hier brauchst, Max. Nicht da unten noch. Fährst du mit Drucks? Bist du behindert, Alter? Halt die Fresse! Geh sonst weg! Halt die Schnauze! Junge, bist du eigentlich komplett behindert? Was soll ich tun, Alter? Nicht das mit der Fanta? Fanta? Bitte? Leon, geh mal rüber. Wie fehlt Fanta? Fanta, Fanta. Wir werden so nicht auf dich warten. Gehst du nicht? Kein Bock. Was will man draußen machen, Digga? Ich weiß es nicht. Erkunden wir die Welt. Ja, sicher. Die scheiß Welt erkunden, Digga. Da bleib ich bei mir und erkunde nicht die Welt. Rebel Asian. Mann. Die Bastarde, die kein WLAN geben, Alter. Das ist nicht übel teuer. Ein ganz einfach wäre es, einer kauft sich und ich kann dann durch meinen Rechner. Hast du das? Alle. Ja, wahrscheinlich. Bist du wirklich das zu bewegt? Ich könnte es versuchen, das ist viel wahrscheinlicher als das mit dem Hacken. Gut. Krasse Zeit, ich sage, es hat nicht mal angefangen. Krasse Zeit wird sein, wenn wir da in unseren scheiß Betten liegen und du das der Scheiße baust mit deinem Techno-Kreim, während wir. Die das jetzt zuschreien. Armin, halt die Schnauze. Ne? Wer weiß. Das ist cool. Hey, Böse! Im Ernst, was wollen die da in der Welt erfunden, Digga? Na, Leon, erkundest du schön die Welt? Erkundest die Welt? Viel Spaß, ne? Ich werde in der Zeit futtern. Was machen die denn da unten? Was machen die denn da unten? Juan? Ja? Die fragen, wo du bleibst, ne? Mit dem Handy. Hi Armin. Hallo. Lange nicht gesehen. Da ist doch keiner von uns. Wir sind alle abgehauen. Wir hatten keine Lust auf unsere Welt, Digga. Ich gehe jetzt auch weg. Tschüss, Armin. Tschüss. Man sieht sich nicht. Ich werde verschwinden vom Antlitz der Erde. Ich werde mich für das Sex umbringen. Ich weiß es noch nicht. Viel Spaß bei deinem. Ich werde aber nicht viel Spaß haben. Ich werde mehr. Ja, mal gucken. Das sehen wir schnell. Aber das ist das schon mit dir wieder. Ja. Wie viele Zimmer haben wir hier? Also Mädchenzimmer. Wir haben aber vier Mädchenzimmer. Ja. Also ist das eigentlich noch ein Zimmer? Das ist das Jungenzimmer? Und das bedeutet, dass da auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich glaube, das ist scheiße. Wir haben schon Mädchen hier. Wir haben auch draußen. Da draußen ist dann wahrscheinlich unten. Ja, das würde auch so machen, weil das Zimmer ist ja nicht so groß. Und das hier sieht ja und das aus wie das Zimmer. Hat, genau. Ja. Oder meinst du vielleicht ja, draußen? Ja, draußen. Kann sein, dass sie draußen ist. Also ich glaube, ja, draußen. Ja. Versuch's trotzdem. Oder Dusche. Was? Der hat eine Festplatte, der hat einen Laptop. Hier, der hat zwei. Er hat keine Klamotten mit. Der hat zwei mehrfache Steckdosen. Der hat da mehrere Ladekabel für was weiß ich. Er hat nicht sein Bett bezogen. Nee, der hat nicht sein Bett bezogen. Der hat hier Kameras einfach. Kameras mit. Der, echt, der hat Kameras und alles und Zeug. Aber der lässt einfach offen. Der schließt nicht ab. Ich finde das voll interessant zu sehen, wie so das zwar aussieht. Okay, komm, das war also sehr von uns. Genau. Wir wollten auch nicht wissen. Das war auch nicht mal so. Anführungszeichen. Mach mal Licht an. Ja, warte. Mann, Fabian, der Spasti hat die ganze Zeit aus meiner Flasche getrunken. Auffüllen, ne? Ja. Ja. Am besten mit Eistee, weil Eistee ist 98%iges Wasserkonzentrat nach der Definition von dieser Jugendherberge. Wasser in eine Cola-Vanilleflasche umfüllen. Einfach weil ich es kann. Warte, du bleibst hier, man bleibt hier, ne? Hashtag eiskalt durchgezogen. Also ich muss nicht raus. Ich muss nicht raus, oder? Das ist im Gebäude. gesagt, ich befinde mich zurzeit im Zimmer und fühle mich ein bisschen gestört dadurch, dass... Also... Zurzeit stört mich zum Beispiel die Tatsache, dass ich keinen Zugriff auf den Account unter dem privaten Ordner von mir habe, weil ich dieses gottverdammte... Die gottverdammte PIN davon überwache. Fällt mir nicht ein. Das macht mich sehr fertig. Thank you. ist sehr dunkel, aber... Gott weiß, was die da oben. Ich rufe Schüler nach Fabi, Fabio, um ein Lied zu zeigen, so gegen diese harte Wand geschlagen. Den großen Fund gefreut. Gott weiß, ob sie zum Ende anders aussieht. Nicht schlecht designt. Ich weiß jetzt schon, dass ich meinen Aufenthalt hier vermisse, auch wenn ich jetzt komplett erschöpft bin. Ich weiß jetzt schon, wenn ich das Video in meiner Zukunft sehe, werde ich meinen Aufenthalt hier vermissen, weil wenn ich erstmal zu Hause von hier bin, dann bin ich einsam und Gott weiß was. Ich weiß nicht, wer wo ist und was macht. Ich bin komplett ahnungslos. Komplett ahnungslos. Wer ist wo und was macht er? Juan zum Beispiel erkundet die Welt. Ist mir eigentlich egal, aber ich kann hier nichts mehr. Ich habe irgendwie überhaupt gar keinen Überblick mehr über wer wo was wie macht. Da müssen die in kürzester Zeit eigentlich wieder zurück sein. schlimm mittlerweile. Ich bin gerade allein in meinem Zimmer. Ich bin allein in meinem Zimmer. Es gab kein Essen. Ja, es gab überhaupt gar kein Essen. Okay. Wie bitte? Ja, Oma da? Nein, noch nicht. Ich weiß nicht, wer wo ist, ganz ehrlich. Ja, ich mach mein eigenes Ding, aber ich bin komplett verwirrt. Ja, die sind diese auch im Anzimmer. Okay. Die sind noch nicht da. Die sind noch nicht da. Ja. Ach, ich habe keine Ahnung. Morgen werde ich zum Haus gehen. Nein, ich sehe überhaupt nichts. Hallo. Wie sieht's hier aus? Hallo. Hallo. Hey. Nee, das wird gar nicht unterstützt. Oh, tut mir schrecklich leid, aber irgendwie geht das nicht. Ich kann nichts herunterladen aus dem Internet. Ich habe keinen Internetzugriff hier. Also, doch, durch die Flatrate, aber die Seite lädt nicht herunter. Was denn? Ja. Ja. Nee, diese. Ja, die sind auch von meinen. Ja, ist da noch was umgegangen jetzt? Tante. Ich räume schon mal auf. Ja, was ist auf? Ich räume auf. Ich werde jetzt aufräumen. Bevor die anderen kommen. Wollen wir jetzt schon sagen? Ja, okay. Tschüss. Diese Technologie stand mir bereits 2013 zur Verfügung, aber da durfte ich sie nicht einsetzen. es unglaublich, dass diese Kamera nach 8 Jahren, nach 9 Jahren so leistungsstark ist. Dummerweise hat man meine Stimme jetzt nicht gehört. Endlich ein Lebzeichen. Kann ich da kurz hin? Ich muss kurz an meine Tasche. Ich kann auch euch so. Endlich wieder Lebenszeichen. Ich dachte, ihr werdet schon komplett verrottet. Ey, kommt man da aufs Dach? Ja. Man kommt hier nicht aufs Dach, bitte verstehst du. Wie soll man denn aufs Dach kommen? Können wir es ausprobieren? Ich glaube, wir chillen einfach draußen. Ist mir egal. Test, Test, Test. Mach's gut. Dankeschön. Haben wir noch so einen Taschenversuch? Ich habe... ich such mal. Kann sein, ich bin mir aber nicht sicher. You're the one thing in my way.